Erster investiere dein Geld oder deine Arbeit, denn nach einiger Zeit wirst du den Nutzen davon sehen. Zweitens teile dein Vermögen auf viele verschiedene Dinge auf, zum Beispiel auf 7 oder 8 Teile. Denn du weißt nicht, welches Unglück auf der Erde geschehen wird. Dritter, wenn die Wolken voll Regen sind, lassen sie ihn auf die Erde fallen. Und wenn ein Baum umfällt, egal ob im Süden oder im Norden, bleibt er dort liegen, wo er gefallen ist. Vierter, wer immer nur auf den Wind achtet, wird nicht säen. Und wer immer nur auf die Wolken schaut, wird nicht ernten. Fünfter, du weißt nicht, woher der Wind kommt oder wie ein Kind im Bauch der Mutter entsteht. Genauso verstehst du auch Gottes Werk nicht, denn er macht alles. Sechster, sehe deinen Samen am Morgen und arbeite auch am Abend weiter. Denn du weißt nicht, welcher Versuch erfolgreich sein wird, ob der eine oder der andere, oder ob beide gut funktionieren. Siebter, das Licht ist angenehm, und es tut den Augen gut, die Sonne zu sehen. Achter, wenn ein Mensch viele Jahre lebt, soll er sich in all diesen Jahren freuen. Er soll aber auch an die dunklen Tage denken, denn es wird viele davon geben. Alles, was kommt, ist vergänglich. Neunter, freue dich in deiner Jugend, junger Mann, und sei glücklich in diesen Tagen. Folge deinem Herzen und deinen Augen, aber wisse, dass Gott dich für all das zur Rechenschaft ziehen wird. Zehnter, vertreibe Traurigkeit aus deinem Herzen und halte Schmerz von deinem Körper fern. Denn die Jugend und die Zeit der schwarzen Haare sind vergänglich,